Musikradio. Nun Hits und ihre Vorlagen. Folge 72. Am Mikrofon ist Frank Laufenberg. You come on like a dream. Beaches and green. Lips like strawberry wine. You're 16. You're beautiful. And you're mine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Oh, my, my, my. You're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart went cold. Ooh, when we kissed, I could not stop. You walked out of my dream, into my. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Da sind sie wieder, Hits und ihre Vorlagen. Insgesamt 6 oder 7 Titel in 2 Versionen. Einmal eine Hit-Version oder eine neuere Version, wenn man so möchte. Und zum anderen die Originalversion. Der Hit und dann eben die Vorlage. Der Hit hier, You're 16. Mit Ringo Starr, das Ding war 73, 74 ein weltweiter Knüller. Im Billboard war es sogar die Nummer 1 in den Charts. In Großbritannien ein Platz 4. Und überall war das Ding auch in der Hitparade. In Deutschland immerhin noch ein Top-20-Hit. Und alle haben sich gesagt, Mensch, das Lied You're 16, das haben wir doch schon mal irgendwo gehört. Wo war das nochmal? Geht dann zurück bis in die 60er Jahre. Anfang der 60er Jahre erschien You're 16 mit Johnny Burnett. Und das Ding war damals auch ein Top-10-Hit, zumindest in den USA. Aufgenommen wurde das ganze Ding im September des Jahres 1960 und im Oktober ist es dann erschienen. Johnny Burnett hier mit dem Original von You're 16. Peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful and you're mine. You're all ribbons and curls, oh what a girl. Eyes that twinkle and shine. You're 16, you're beautiful and you're mine. You're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touching my hand, my heart went pop. And ooh, when we kissed, we could not stop. You walked out of my dreams, into my arms. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're 16, you're beautiful and you're mine. You're 16, you're beautiful and you're mine. Oh, well, you're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart went pop. And ooh, when we kissed, we could not stop. You walked out of my dreams, into my arms. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Well, you're 16, you're beautiful, and you're mine. 1967 veränderte sich die Musikszene wieder ein bisschen. Flower Power war noch angesagt, aber es kam Psychedelic und es kam auch eine ganz neue Form von Jazz-Rock. Zum Beispiel mit Gruppen wie Blood Sweat & Tears oder eben Chicago, die sich 1967 formierten und die dann schließlich ein erstes Album veröffentlichten im April des Jahres 1969 und das hieß Chicago Transit Authority. Also wenn man so will, die Verkehrsbetriebe von Chicago. Die haben sich allerdings gegen diesen Gruppennamen gewehrt, worauf Chicago Transit Authority hingegangen ist und hat das nächste Album nur noch Chicago genannt. Also, wäre so, als würde irgendeine Gruppe würde sich Kölner Verkehrsbetriebe nennen. Dann kommt die KVB und sagt, nee, das dürft ihr nicht. Und dann nennt sich die Gruppe danach Kölner oder sowas. Auch wurscht im Grunde genommen. Aber wie dem auch sei, das erste Album war ein absoluter Hammer. Mit einigen Titeln da drauf, die waren schon sehr, sehr ausgefallen. Beginnings oder Freeform Guitar. Das dauert auch schon 7 Minuten, dieses Stück. Oder South California Purples. Das war schon klasse. Und dann kam ein Titel als Stück 9, wenn man so möchte. Da hat man gesagt, boah, das ist ja ein Hammer. Das Stück kenne ich auch irgendwoher, aber ganz, ganz anders. Auf dem ersten Album von Chicago war die Nummer I'm a Man. Dieses Ding erschien auch als Single, aber nur als B-Seite von Chicago. Die A-Seite war Questions 67 and 68. Vielleicht haben die Jungs von der CBS, bei denen die Chicago damals unter Vertrag waren, gedacht, Mensch, das Ding ist mit 7 Minuten und sowas viel zu lang für eine Single. Konnte man allerdings auch kürzen, diesen Titel. Ja, Chicago, der absolute Hammer mit I'm a Man. Dabei ist dann ein wenig untergegangen, dass dieses Stück 2 Jahre zuvor schon mal erschienen war und war sogar ein Top-Ten-Hit in Großbritannien. Und zwar mit der Spencer Davis Group. Ist auch als Single erschienen und auch als A-Seite. I'm a Man, eine Komposition von Steve Winwood und Jimmy Miller. Die zwei hatten sich hingesetzt und haben dieses Stück geschrieben. Und wenn man heute so im Rückblick an Spencer Davis Group mit Stevie Winwood denkt, dann fällt einem ein Gimme Some Lovin' oder eben auch Keep On Running und solche Titel. Aber nicht I'm a Man. Dabei wäre es dieser Titel ohne Zweifel auch wert gewesen, dass man daran denkt. Januar 1967 erschienen. I'm a Man mit der Spencer Davis Group. Was jetzt war 1993 ein Erfolg für Rod Stewart. Have I Told You Lately hieß diese Aufnahme. Gab es in Studioversion, gab es aber auch in Live-Version. War dann so ein Ding. Das kam dann aus diesem MTV Unplugged Zeugs. Da wurden ja dann immer wieder Platten ausgekoppelt und MTV half den entsprechenden Interpreten und umgekehrt die Interpreten verhalfen MTV zum Ruhm. Have I Told You Lately mit Rod Stewart. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Oh, the morning sun and all its glory, greet the day with hope and comfort too. You fill my heart with laughter, take away and make it better, ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun. And at the end of the day, we should give thanks and pray to the one, to the one. Have I told I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my trouble, that's what you do. You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Ja, mache ich ja so gerne auf harten Hund hier, dieser Rod Stewart. Aber er war ja irgendwo ganz weich oder ist irgendwo ganz weich. Have I Told You Lately? Ein wunderbares Lied, kann man gar nicht anders sagen. Original, ein Stück von Van Morrison. Er hat es auch selbst geschrieben und veröffentlicht auf seinem wunderbaren Album Avalon Sunset. Hier ist Van Morrison mit der Originalversion von Have I Told You Lately. Reach this day with hope and comfort too. and you fill my life with laughter. You can make it better. Ease my troubles, that's what you do. Brother, love is divine, and it's judging its mine like the sun. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my troubles, that's what you do. Erzählt, dass es Interpreten gibt, die nehmen einen Song und singen ihn, machen eine Coverversion davon und danach hat man das Gefühl, das ist deren Lied. Bei Joe Cocker geht das oft oder auch bei Elvis Presley, wenn der sich ein Lied vornahm und es gab eine Originalversion, konnte die sich eigentlich sofort verstecken. Nicht immer, aber in den meisten Fällen, weil ein Song von Elvis dargebracht, das war dann Elvis' Song und nicht mehr der Song von was weiß ich wem. Hier habe ich ein Lied, das ist erschienen im Jahre 1955 erstmals. Und irgendwann sagte ein britischer Künstler namens Freddie Mercury war ja sein richtiger Vorname, Freddie Mercury 1987, ach Mensch, das müsste ich mal machen, das passt doch genau zu meiner Art der Bühnenpräsentation. The Great Pretender. Im Original ein Hit von den Platters. Und in der Coverversion ein Riesenerfolg im Jahr 1993 für Freddie Mercury. Oh yes, I'm the great pretender. Pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. I'm the great pretender. Ooh, adrift in a world of my own. Ooh, I play the game, but to my real shame, you've left me to dream. Popstop, das Musikradio mit Hits und ihre Vorlagen. Oh yes, I'm the great pretender. Pretending that I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. I'm the great pretender, adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Too real is this feeling of fake belief. I'm the great pretender, just laughing and gay like a clown. I seem to be, but I'm not, you see. I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still around. Just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still. War Freddie Mercury ja ganz ohne Zweifel ein hervorragender Sänger, aber so für ältere Menschen wie mich ist diese Version von den Platters doch schöner. Sie ist einfach vertrauter, war 1955 ein Top-10-Hit in den USA und Großbritannien und auch überaus erfolgreich hier in Deutschland für die Platters. Nicht in den Hitparaden, aber im Radio ist es damals auch sehr, sehr oft gelaufen. Ja, also das ist so eine Sache. Die Version von Freddie Mercury ist den Jüngeren mehr im Ohr, die Version von den Platters mehr den Älteren. Was jetzt kommt, habe ich so gehört, so wie wir es gleich spielen, habe ich es gehört irgendwann im Jahre 1965 und habe gesagt, ah, das ist aber ein nettes Lied, komisch, ja, habe ich doch schon mal gehört, von wem war denn das nochmal? Ach so, ja, stimmt, John Baez hat das Ding auch gesungen und auch ein Leroy Van Dyke, alles im Jahre 1965 und die Devons haben es auch gesungen. Aber die Version von 1965, die ich da hörte, war von einem gewissen Barry Maguire. Und der war gerade erfolgreich mit Eve of Destruction. Und da hörte man bei ihm schon etwas genauer zu und hat gesagt, ah, das ist ja interessant, was er macht. Auf seinem Album Eve of Destruction hatte er damals zum Beispiel eine Coverversion von Sloop John B. Man denkt jetzt immer an die Beach Boys, aber das Ding war ja noch viel älter. Das ist ja, wenn man so will, schon ein Traditional gewesen, was man dann nur noch ein bisschen aufgearbeitet hat. Und es war drauf Try to Remember, auch schön. Und eben eine Nummer, die hieß Baby Blue. Baby Blue, Barry Maguire. You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yeah, yonder stands your orphan with his gun. He's crying like a fire in the sun. And look out now, the saints are coming through. And it's all over now, baby blue. Better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. And the empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. All the sky too is folding under you, and it's all over now, baby blue. Die meisten Mitteleuropäer haben das Stück erstmals gehört im Jahre 1966 von einer Gruppe, die nannte sich Them. Leadsänger bei Them war damals Van Morrison. Der hatte schon ein Öhrchen für gute Melodien, gute Texte, gute Songs und hat das damals ausgesucht für die Gruppe Them.

Und irgendwann wurde es auch aufgenommen, und zwar von unterschiedlichen Interpreten. Im Jahre 1961 von Lloyd Price, 62 von Jay and the Americans, Jimmy Justice machte es für den britischen Markt, Cliff Richard sang es ebenfalls für den britischen und den deutschen Markt, Gene McDaniels kam, Clyde McFetter, Bobby V. Und im Mai 1965 kam Tom Jones mit seiner Version von Spanish Harlem. There is a rose in Spanish Harlem, a rare rose up in Spanish Harlem. It is a special one, it's never seen the sun. It only comes up when the moon is on stars are gleaming. It's growing in the streets, right up through the concrete, and softer sounding blue. Yes, there is a rose in Spanish Harlem. Gotta pick that rose and watch her as she grows in my garden. Yes. Pardon. Ooh. I'm gonna pick that rose and watch her as she grows in my garden. Ja, auch ein begnadeter Coversänger, Tom Jones. Wenn er wahrscheinlich bei der Produktion eines Albums war und hatte nicht genug Titel, hat er gesagt, auch den könnte ich noch gut singen, den könnte ich noch gut singen und den noch. Und so sang er eben auch Spanish Harlem. Wenn man das Original kennt, muss man sagen, das ist Tom Jones nicht ganz so gut gelungen wie so manche andere Coverversion, die er hinbekommen hat. Das Original wurde aufgenommen am 27. Oktober des Jahres 1960, erschien im Dezember 1960 und war ein weltweiter Erfolg. Produziert von Jerry Lieber und Mike Stoller. Jerry Lieber, sagte ich eben, hat es ja auch mitgeschrieben. Ben E. King war der Sänger des Originaltitels Spanish Harlem. It is a special one, it's never seen the sun. It Sänger, erst mit den Drifters und dann eben auch als Solist. Benjamin Earl Nelson, das war sein richtiger Name. Aus Benjamin Earl machte man dann Ben und dann ein großes E-Punkt, Ben E. King. Das war sein Künstlername. Er ist leider schon gestorben, im Alter von 76 Jahren, im April des Jahres 2015. Hier jetzt nochmal Tom Jones als Coversänger, und zwar von Proud Mary. Stolze Mary, ein Schiff, das dampfgetrieben über den Mississippi fuhr und das dann offensichtlich John Fogerty dazu verleitet hat, ein Lied darüber zu schreiben, als die Möglichkeit, allen Sorgen zu entfliehen, wenn man auf dem Mississippi fährt. Ein Raddampfer, Proud Mary. Original natürlich von Creedence Clearwater Revival. Und das ist dann auch das, was als letztes hier läuft. Und es ist auch wieder erstaunlich, wer alles Versionen gemacht hat. Ich glaube, es gibt 200 Versionen von Proud Mary. Elvis Presley machte eine. Dann die Tremolos, Giorgio sogar. Eamon Corner, Steve Miller, Tommy Rowe, Mongo Santa Maria, Ed Ames, Joe Dolan, Eddie Floyd, Bobby Goldsboro, Junior Walker. Alles hätte man spielen können. Gary Lewis oder Conway Twitty oder Solomon Burke. Aber das Original stammt aus dem Jahre 1969 und ist natürlich von Creedence Clearwater Revival. Das war's für heute. Das war die 72. Folge von Hits und ihre Vorlagen. Musikzusammenstellung und am Mikrofon Frank Laufenberg.